Morning, my dear friends. Guten Morgen, meine lieben Freunde. So I promised you yesterday that tomorrow we will talk about the other dream. Ich versprach gestern, dass ich morgen über den anderen Traum sprechen werde. I was traveling in Florida, in America. Ich war in Florida, in Amerika unterwegs. And I was preaching at a conference in a few different churches. Und ich predigte an einer Konferenz und in einigen verschiedenen Kirchen. And it was very, very tiring. Es war sehr, sehr ermüdend. Because I was also teaching at a Bible school. Weil ich auch an einer Bibelschule lehrte. And you know, here is something that I want you to understand. Ich möchte, dass du Folgendes verstehst. That when I travel and go to a place to preach, wenn ich unterwegs bin an einen Ort, an dem ich predigen werde, I don't go there because, well, that's the work I have to do, so I have to go. Gehe ich nicht dorthin und denke, wow, das ist die Arbeit, die ich tun muss, also muss ich gehen. No, there are many places that want me to go and I do not go. Nein, es gibt viele Orte, die mich haben wollen und ich gehe nicht dorthin. I go because I believe that God wants me to be at that place at that time. Ich gehe, weil ich glaube, dass Gott mich an diesem Ort und zu dieser Zeit haben will. So, you know, I did all the traveling because I really believed that that's what God had for me. Ich habe all diese Reisen gemacht, weil ich wirklich glaubte, dass Gott dies für mich bereithält. But I was traveling so much and traveling is tiring. Aber ich reiste so viel und das Reisen ist ermüdend. You know, people who don't travel a lot, especially with different time zones. Menschen, die nicht viel reisen, speziell mit verschiedenen Zeitzonen. They have this nostalgic idea about travel. Haben vom Reisen diese nostalgische Idee. Oh, how wonderful. He gets to travel. Wie wunderbar. Er kann reisen. But you know, if at the end of the year your wife says to you, aber wenn am Ende des Jahres deine Frau zu dir sagt, do you know that you only slept 15 nights in your own bed this year? Weißt du, dass du in diesem Jahr nur 50 Mal in deinem eigenen Bett geschlafen hast? It's a different story. Das ist eine andere Geschichte. Always sleep in different bed, other different people. Immer in einem anderen Bett schlafen, bei verschiedenen Menschen. So I felt tired. Ich war müde. Ich fühlte mich müde. And I remember they took me to my hotel at night after the conference. Ich erinnere mich, dass sie mich nach der Konferenz zum Hotel brachten. And I went to bed like this. Und ich ging wie folgt zu Bett. I said, Lord, I will gladly serve you. Ich sagte, Herr, ich werde dir gerne dienen. Something like this, I said. Ich sagte so was Ähnliches. And I said, but Lord, I would really like to slow down. Und ich sagte, Herr, ich möchte wirklich einen Gang zurückschalten. I would like to travel less. Ich möchte weniger reisen. And I fell asleep. Und ich schlief ein. That night I had a dream. In dieser Nacht hatte ich einen Traum. In the dream, I walked into a church building to preach. Im Traum ging ich in eine Kirche, um zu predigen. As I walked into that church building, two women came to me, yep. Women which I knew. Als ich die Kirche betrat, kamen zwei Frauen, die ich kannte, auf mich zu. And they looked at me and they said, sie schauten mich an und sagten, Reinhard, what size shoe do you wear? Reinhard, welche Schuhgröße hast du? And in the dream, I said, why? Im Traum sagte ich, warum? And the women said to me, God told us to buy you a new pair of shoes. Die Frauen sagten, Gott sagte uns, dass wir dir ein paar neue Schuhe kaufen sollen. That was the dream. Das war der Traum. So I woke up and I was very confused. Ich wachte auf und war sehr verwirrt. Like in a dream, do women come and tell you, God told us to buy your shoes. How can that be a message from God? In einem Traum kommen zwei Frauen auf dich zu und sagen dir, dass Gott ihnen gesagt hat, dass sie neue Schuhe kaufen sollen. Wie kann diese Botschaft von Gott sein? Besides that, I didn't need shoes. I wasn't praying for shoes. I was fine. Außerdem brauchte ich keine Schuhe. Ich betete nicht für Schuhe. Es ging mir gut. Everything is fine. I don't pray for shoes. Alles ist in bester Ordnung. Ich bete nicht für Schuhe. So anyhow, I get up and in the morning I keep thinking about this dream and trying to figure out, was this God, was it not God? Wie auch immer, ich stand auf und dachte immer wieder an diesen Traum, versuchte herauszufinden, war es Gott oder war es nicht Gott? I get ready for the meeting. Bereitete mich für das Treffen vor. Take me by the hotel, take me to the meeting. Sie holten mich beim Hotel ab, brachten mich zum Treffen. When I walk into the church building, these same two women come straight up to me. Und als ich das Gebäude betrat, kamen diese beiden Frauen auf mich zu. Do you know what they said to me? Weißt du, was sie zu mir sagten? Reinhard, what size shoe do you wear? Reinhard, welche Schuhgröße hast du? In fact, Daniel knows both of these two women. Daniel kennt beide Frauen. And you know, now I thought this is weird. Nun dachte ich, das ist seltsam. I just dreamt it and now it's happened. I could not figure out what God was trying to say. Ich habe soeben davon geträumt und jetzt geschieht es. Ich konnte nicht verstehen, was Gott zu sagen versuchte. And I said to them, why do you want to know? Und ich fragte sie, warum wollt ihr das wissen? They looked at each other and looked at me. Sie schauten sich an und schauten mich an. And they were both best friends. Sie waren beide beste Freundinnen. Here's what they said. Folgendes sagten sie. They said God spoke to both of us independently. Gott sprach zu uns beiden unabhängig voneinander. That we have to buy you a pair of shoes. Dass wir dir ein paar neue Schuhe kaufen sollen. So you imagine two best friends. Stell dir vor, zwei beste Freundinnen. One goes to the other and says, you know what God told me? It's so weird. I have to buy Reinhard, a pair of shoes. Eine geht zur anderen und sagt, weißt du, was Gott mir gesagt hat? Es ist so seltsam. Gott sagte zu mir, dass ich Reinhard ein paar neue Schuhe kaufen soll. And the other one said, no way, he told me the same thing. Und die andere sagte, auf keinen Fall, er sagte mir dasselbe. So, let's go together and talk to him. Lass uns zusammengehen und mit ihm reden. So I said, I told them my shoe size. Ich sagte ihnen meine Schuhgröße. They walked around and left. Sie gingen weg. They didn't stay in the meeting. Sie blieben nicht in der Veranstaltung. Because they drove out to buy a pair of shoes for me. Sie fuhren los, um für mich ein paar neue Schuhe zu kaufen. So anyhow, at the end of the day, they came back, at the end of the meeting, they came to me and they said, listen, God told us to do this, so we are simply obeying him. Am Ende der Veranstaltung kamen sie zurück und sagten zu mir, Gott sagte uns dies zu tun, also gehorchen wir ihm einfach. I was confused. Ich war verwirrt. Like, I didn't want shoes, I didn't need shoes. Ich wollte keine Schuhe, ich brauchte keine Schuhe. Yet the dream and the women, this has to be God, but I couldn't figure it out. Dennoch dieser Traum und dennoch diese Frauen, das muss Gott sein. Ich konnte es nicht verstehen. And I prayed, I asked Jesus to give me the revelation. And yet nothing came to me. Ich betete und bat Jesus, mir die Offenbarung zu geben, und doch nichts geschah, nichts fiel mir ein. Tomorrow I will tell you what the dream meant. Morgen sage ich dir, was der Traum bedeutete.